Tausend Dank. Was heißt tausend Dank? Ich bedanke mich 555.555 Mal, heute hier zu sein. Hoffentlich kennen Sie mich allen. Kennen Sie mich? Vielleicht haben Sie mal meine Shows gesehen. Sonst kennen Sie bestimmt meine tollen Kritiken in den St. Pauli Nachrichten. Aber kennen Sie einen allen, meine Damen und Herren? Bestimmt noch nicht. Und es wäre schön, um ein bisschen Stimmung zu kriegen, wenn Sie sich gegenseitig kennenlernen. Und dafür gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich zähle bis drei. Und auf drei drehen Sie eben den Kopf nach rechts. Und Sie sagen gegen Ihren Nachbarn eben guten Abend. Ja? Machen wir dat? Auf drei, Kopf nach rechts und guten Abend. Ja? Eins, zwei, drei. Gut. Jetzt drehen Sie den Kopf nach links und Sie sagen, ach, lass mich in Ruhe. Aber ich kenne mich aus in Hamburg schon ein bisschen. Ich bin schon so oft hier gewesen und ich kenne schon... Ich brauche nicht mehr nach einem richtigen Weg zu fragen. Das finde ich eigentlich schade, denn das ist mein Hobby. Ich frage ganz gerne nach einem richtigen Weg, weil man lernt die Leute ein bisschen kennen. Und ich habe auch festgesteld, dass wenn man nach einem Weg fragt, dass es bei Männern viel länger dauert als bei Frauen. Fragen Sie einen Mann mal nach einem richtigen Weg, dann antwortet er bestimmt... Kennen Sie sich aus hier? Nein, ist schade, wenn Sie sich auskennen würden, wäre es einfacher. Aber Sie kennen sich noch nicht aus hier. Ne? Moment mal, wissen Sie... Oh nein, Sie kennen sich nicht aus hier. Hè? Nein, das ist schade. Ja, ich kenne mich aus. Für mich ist es einfach. Und das dauert Stunden. Und eine Frau sagt einmal geradeaus, einmal links, einmal rechts. Und man ist da. Ich weiß nicht, wie das kommt. Und jeder zeigt den Weg anders. Jeder zeigt es anders. Stellen Sie sich mal voor, Sie stehen vor dem Bahnhof und Sie suchen das Rathaus. Jetzt fragen Sie, sagen wir, einem Pfarrer nach dem Weg. Der Pfarrer. Sie gehen geradeaus bis zur evangelischen Kirche. Dann biegen Sie links ab bis zur katholischen Kirche. Und etwas weiter, nicht weit von der neuapostolischen Kirche entfernt, sehen Sie dieses herrliche, in Barockstil erbaute Rathaus. Aber fragen Sie da selber so ein Einbrechertyp, so ein Verbrechertyp, so ein Aktenzeichen XY-Ungelöst-Typ. Geradeaus bis zum großen Juwelierladen. Links am Pelzgeschäft vorbei. Rechts bis zum Uhrengeschäft und dann. Immer geradeaus. Sparkasse, Polizeiwache, Gefängnis, Rathaus. Oder Sie fragen einen Mann, der eine schöne Fahne hat. Dann geht es noch anders. Dann geht es so van. Geradeaus bis zur Stäbenhalle. Links an der Brauerei vorbei. Rechts bis zum Eroszentrum. Und dann immer geradeaus. Immer geradeaus, dann sehen Sie ein ganz großes Gebäude zwischen zwei kleinen Kneipen und das ist das Rathaus. Ach ja, überall zeigt man den Weg anders. Fragen Sie in Berlin einen Polizisten, wie komme ich zum Kurfürstendamm? Da antwortet hij bestimmt, gehen Sie einfach hinter der Demonstration her. Vorige Woche war ich auf Sylt, Westerland. Das ist ein ganz anderes Publikum als hier in Hamburg. Habe ik een jonge man gevraagd van den Bahnhof, wie kom ik zum Hotel zo en zo? Der had zo geantwoord van, darf ik Sie vielleicht persönlich dahin führen? Maar goed, ik ben goed gelandet in Hamburg. Ben geflogen met de Air France. Een Französische Luftfahrtgesellschaft. Oh, die hebben een stewardess aan boord. Ai, ai, ai. Nou, die hebben kostuum zo met decolleté, hebben die, hè? Zo'n Ausschnitt. Ah, zo niedlich, wenn zo'n Mädchen zich naar voren biegt. Zo van, möchten Sie Milch oder Kaffee? Ik heb gelijk gevraagd, welke is Milch? Huh? Ja. Want ik heb een tolles hotel in Hamburg, een tolles hotel. Nou, eine Sache mag ik niet zo. Die hebben mijn... Hoteldetektiv im Hotel, das mag ich nicht so. Jede Nacht um 12 geht er von Tür zu Tür, klopft und ruft dann an, eine Frau auf dem Zimmer. Wenn man ruft nein, schiebt er eine rein. Telefon für mich, Augenblick. Hallo? Ja, mit Rudi. Wie geht's? Gut? Ja, was machst du? Liegst du im Bett? Hm? Alleine? Ja? Was? Hast du keinen Nachtanzug? Komm ich gleich vorbei, ich habe noch einen übrig. Ja, ja, okay, gut. Bis gleich. Ja? Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Das war mein Bruder. Ik moest etwas erklären. Ik heb genau vor einem Jahr heb ik in Hamburg auf der Straße einen 100-Mark-Schein gefunden. Und die habe ich zum Fundamt gebracht. Und weil ein Jahr vorbei ist, dachte ich, ich gehe heute eben vorbei, vielleicht liegen die 100 Mark noch da. Und tatsächlich, diese 100 Mark sind nicht abgeholt worden. Nun will ich die 100 Mark sind, will ich nicht behalten. Ich möchte die verlosen oder einen kleinen Quiz machen. Aber ich möchte keinen Kandidaten so aus dem Publikum holen. Ich möchte, dass sie allen mitmachen können. Und dafür habe ich etwas Tolles. Ich habe eine Einkaufstasche dabei. Die habe ich hier. Und ich hole hier etwas raus. Ein Gegenstand. Wer als Erste im Publikum... Als Erste genau das Gleiche in der Rechterhand hat, so ein Ja ruft, damit ich sehen kann, wer das als Erste hat, kriegt diese 100 Mark. Also, meine Damen, machen Sie Ihre Tasche auf. Vielleicht haben Sie sofort diesen Gegenstand dabei. Machen Sie doch mal Ihre Tasche auf. Hallo? Ja, vielleicht ist es dabei. 100 Mark zu verdienen. Sind Sie fertig, ja? Wer hat als Erste in der Rechterhand? Eine Suppenkeller. Niemand aan de soepenkeller daarbij? Heb ik iemand erbij? Nee? Wie had als eerste in de rechterhand een kopsalaat? Niemand een kopsalaat? Wie had als eerste in de rechterhand? Oh nee, nee, nee, die had de paaps verboden. Nee. Wie had als eerste in de rechterhand? Pas op jou. Een taschenkalender. Taschenkalender. Van 1938. Niemand? Ja. Nog immer, ik heb nog immer 100 mark in dat tasje. Wie had als eerste de rechterhand aan de dameperuken? 100 mark, 100 mark voor aan de dameperuken. Ja! Jongen, jongen, jongen. Daar gehört doch Mut dazu. Hè? Nou, für Ihr Mut kriegen Sie von mir diese 100 Mark. Und Sie kriegen auch noch ein Küsschen. Oh. Gehen Sie eigentlich gerne ins Kino? Ja? Dan weiß ich nicht, was Sie am liebsten sehen. Vielleicht die Filme. Also was, aber ich sehe am liebsten im Kino, wenn die zeigen, was nächste Woche kommt. Das finde ich das Allerschönste. So demnächst in diesem Theater. Kennen Sie das? Dat vind ik immer zo überraschend, zo van James Bond, hè? James Bond komt in das Zimmer des Femmes. Sie liegt auf dem Bett. Er schleicht zu ihr, greift die Bettdecke und sagt, guck dir die Decke an, die ist so weiß, weißer geht's nicht. Ja, oder? Oder, was haben wir mehr bei demnächst in diesem Theater? Ein Aufklärungsfilm. Dat vind ik altijd zo schön. Aufklärungsfilm, sieht man Mann und Frau am Kamin. Sie strickt und dann er, so. Du strickst. Ja, ich stricke. Das machst du nie. Nein, ich stricke nie. Ja, warum strickst du denn? Wir bekommen ein Baby. Ein Baby? Wann? Nächste Woche. Mein Gott, ich werde Vater. Demnächst in diesem Theater. Das ist ein Beatle-Film. Die Beatles-Filme vind ik ook immer zo schön. Jim war ein armer Zimmermannsleerling. Aber eines Tages ließ ein ganz großen Vorschlaghammer auf seine Zehen fallen. Sein Geschrei wurde gehört von einem zufällig vorbeikommenden Schallplattenproduzenten. Doch am gleichen Tag wurde eine Aufnahme gemacht. Und jetzt hat Jim ein Villa, ein Rolls Royce und ein Psychiater. Demnächst in diesem Theater. Aber ich möchte eigentlich nicht vom Film reden. Ich möchte lieber sprechen von einem Hobby. Ich habe ein Hobby. Und mein Hobby ist mit meiner kleinen Tochter spazieren gehen. Ich sehe, dass wir auch ein paar kleine Mädchen haben und so weiter. Und ich möchte über meine Tochter singen. Ich gehe oft spazieren mit meiner Tochter. Und so Pilzen suchen im Wald oder auf dem Strand Muscheln suchen. Und eines Tages kam ich von so einem Spaziergang zurück. Und da hörte ich im Rundfunk ein holländisches Liedchen. Und da habe ich mich am Schreibtisch gesetzt und dieses Liedchen auf Deutsch übersetzt. An so einem Sonnentag. An so einem Sonnentag, wenn ich eben kann, geh ich mit meinem Töchterchen spazieren, promenieren und wir schauen uns alles an. geh ein Gänseblümchen pflücken, Enten füttern, endlos viel. Was doch auf dein Kleid wird nass, die Hände schwarz und Mama blass. Vater ist ein großer Held, der fast alles kann. Vater ist eine ausgefallene Kreuzung zwischen Bundespräsident und Weihnachtsmann. Hast du Angst vom Hund dort beißt nicht, glaube mir, er kommt nicht her an so einem Sonnentag mit dem kleinen Gürt. Wenn die Tochter größer wird, mit allem drum und dran, musst du schon zu allen großen Jungen immer sagen, Pfoten weg, rühr sie nicht an. Haben Sie das auch, mein Herr? Jawohl, mein Herr, mit Ihrem Töchterlein. An so einem Sonnentag lässt sie dich allein. An so einem Sonnentag kommt sie mit einem Mann. Kann sein ein Gefreiter oder aber Gastarbeiter oder Gammler und was dann? Vater macht sich Sorgen und kann reden und er spricht und spricht. Vater sagt, pass auf, mein Kind, der Hund dort beißt, sie hört es nicht. Vater ist ein Bangemacher, Vater ist kein Held. Vater ist von gestern überflüssig und ein Schwätzer und versteht nicht ihre Welt. Und er denkt mit Sehnsucht und Verlangen an Vergangenes zurück, an so einem Sonnentag mit seinem kleinen Glück. An so einem Sonnentag mit seinem kleinen Glück, seinem kleinen Glück. Wenn Sie meine Show im Fernsehen sehen, dann komt immer am Schluss bij den Titel, steht da Buch Rudi Carrell. Das heißt, als ich die ganze Show selbst schreibe. Aber ich schreibe natürlich nicht alles. Es gibt manchmal, dass man etwas auf der Straße hört oder in einer Kneipe etwas hört. Und ich möchte jetzt Ihnen ein paar Sachen vorführen und hören lassen, die ich so überall auf der Straße oder in Kneipen mal gehört habe. Heinz, kannst du mir eben dabei behilflich sein? Ja. Ich habe dir unterwegs etwas erzählt. Dann möchte ich gerade mal eben mit dir machen, dieses Gespräch jetzt in der Gaststätte, ja? Oh ja. Du fängst an. Ich fange an. Ja. Sie, ich möchte meine Frau verkaufen. Wie bitte? Ich möchte meine Frau verkaufen. Haben Sie eine Meise? Wir leben im 20. Jahrhundert und nicht im Mittelalter. Wir leben in Deutschland und nicht in Arabien. Macht nichts. Machen Sie mal ein Angebot. Kein Pfennig. Verkauft. In der gleichen Kneipe hörte ich Folgendes. Entschuldigen Sie bitte, ich habe ein Gespräch hier nebenan. Wollen Sie bitte nicht so laut singen, bitte? Ja? Okay. Oh, du Fröhliche, oh, du Seele. Bitte. Nehmen Sie einen Schnaps, nehmen Sie zwei Schnäpse, nehmen Sie ein Bier von mir, aber bitte singen Sie nicht mehr. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine... Hören Sie bitte, Sie singen nur Weihnachtslieder und wir haben schon Mitte Juni. Was? Mitte Juni? Mann, so spät bin ich ja noch nie nach Hause gekommen. Und jetzt ein Gespräch, was ich mal abgehört habe in einem Hotel am Empfang. Ich spiele jetzt mal Portier, Heinz. Ja. Und du rufst an, ja? Empfang. Entschuldigen Sie bitte, wann öffnen Sie denn Ihre Bar? Um 15 Uhr. 15 Uhr, danke schön. Bitte sehr. 10 Minuten später. Empfang. Sorry, meneer, wann öffnen Sie Ihre Bar? Wie ich schon sagte, um 15 Uhr machen wir die Bar. 15 Uhr? Ja. Danke. Bitte sehr. Wieder 10 Minuten später. Empfang. Entschuldigen Sie bitte nochmals, wann öffnen Sie Ihre Bar bitte? Wie ich schon sagte, um 15 Uhr macht die Bar auf, dann können Sie rein. Ja, Entschuldigung, ich will ja nicht rein, ich will raus. In einer Gaststätte habe ich meinen Mann gesehen, der kam rein mit einem Sack auf dem Rücken. Heinz, du bist Wirt, ich komme rein, ja? Oh ja, ich bin Wirt, gut. Hör zu. Oh ja. Tag. Tag. Was haben Sie da für einen Sack auf dem Rücken? Das ist doch meine Sache. Ich kenne einen Mann mit dem Koffer, aber Mann mit dem Sack, das ist neu. Schnell ein Schnaps, denn ich bin stink- und stinksauer. Warum? Ich habe diese Woche 6 richtige im Lotto. Und da ist man doch nicht sauer, da freut man sich doch. Ja, aber meine Frau hat vergessen, den Lottoschein abzugeben. Oh, Mann, wenn das meine gewesen wäre, hätte ich den Kopf abgerissen. Was glauben Sie, was ich in diesem Sack habe? Rummelplatz. Schießen Sie, schießen Sie! Drei Schüsse für eine Mark, lebende Tiere zu gewinnen! Schießen Sie, schießen Sie! Drei Schüsse für eine Mark, lebende Tiere zu gewinnen! Entschuldigung, ich gehe gerne mal 3 Schuss, nicht? Ja, bitte sehr, eine Mark möchte ich haben. Ja, bitte schießen Sie! Unwahrscheinlich! 3 Ziegringe, unwahrscheinlich. Sie kriegen von mir eine lebende Schildkröte. Bitte sehr. Dankeschön. Kann ich in die Tasche stecken, den Otto da bitte. Ich hätte gerne nochmal 3 Schuss, nicht? Nochmal 3 Schuss. Eine Mark, bitte schießen Sie. Dankeschön. Nicht zu glauben, wieder 3 Ziegringe. Sie kriegen nochmal eine lebende Schildkröte. Bitte sehr. Dankeschön, ich stecke mir in die andere Tasche. Wiedersehen. Wiedersehen. Eine halbe Stunde später. Drei Schüsse für eine Mark, lebende Tiere zu gewinnen. Jetzt kriege ich noch mal 3 Schüsse. Ah, da sind Sie wieder. Yeah. Sie möchten noch mal schießen? Natürlich. Bitte schießen Sie. Yeah. Nicht zu glauben, Sie sind der beste Schütze des Tages. Sie kriegen von mir einen kleinen Dackel. Nein, den will ich nicht damit. Geben Sie mir lieber noch so belegtes Brötchen wie vorhin. Beim Schuster. Guten Tag, Herr Schuster. Tag. Entschuldigen Sie, Störung, aber ich bin Seemann, ich bin Matrose und ich habe ein bisschen eigenartige Geschichte. Ich war genau vor 10 Jahren mit meinem Schiff hier in Hamburg und habe ein paar Schuhe hier gebracht zur Reparatur. Nun musste ich plötzlich wieder weg. Mein Schiff musste plötzlich weg. Und ich hatte keine Zeit, die Schuhe abzuholen. Nun ist es lächerlich nach 10 Jahren natürlich. Aber es könnte sein, dass die Schuhe vielleicht noch irgendwo hier rumliegen. Vielleicht können Sie mal schauen. Vor 10 Jahren? Vor 10 Jahren, ja. Kein Moment. Vielleicht liegen die im Lager oder im Keller oder auf dem Dachboden. Aber wie heißen Sie denn? Schmidt mit DT. Mit DT? Schmidt mit DT. Schmidt. Augenblick, Herr Schmidt. Ja, bitte. Nee, het waren ganz doofte schoenen. Dat waren wirklich tolle. Die gingen zo lekker, die schoenen. Speciaal, weet die vielleicht nog rumliegen hier. Dan kunnen ze dus lange heert zijn. Ja, dan, maar... Entschuldigung, Herr Schmidt, waren das ein paar braune Schuhe? Braune Schuhe. Mit einer Schnalle oben drauf? Schnalle oben drauf. Und da sollten Sohlen und Absätze gemacht werden? Ja. Nächsten Dienstag sind sie fertig. Ein Gespräch auf der Straße. Hallo Heinz. Hallo Rudi. Hey, hör mal, warum warst du Samstag nicht beim HSV? Ich durfte nicht. Du durftest nicht zum Fußball? Nein, meine Frau hat es mir verboten. Ach, das habe ich dir doch früher schon gesagt. Ich durfte früher auch nicht. Was habe ich gemacht? Habe meine Frau aufs Knie gelegt, ein paar draufgehauen und ich durfte. Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe meine Frau übers Knie gelegt, ausgeholt, Rock hoch und dann habe ich mir gedacht, so gut spielt HSV auch wieder nicht. Ein kleiner Krimi. Liebling, endlich bist du wieder da. Wir machen uns einen schönen Abend. Ich habe etwas zu essen und zu trinken geholt. Ich habe eine neue Langspielplatte gekauft. Und wir machen nicht auf. Nein, nein, wir lassen uns nicht stören. Oh Mann! Ah, endlich! Mein Gott! Getroffen. Leb wohl, Liebling. So, jetzt ist Schluss mit Schmidt. Das ist nicht Schmidt, das ist Meier. Oh, entschuldigen Sie bitte die Störung, dann habe ich mich in der Etage geirrt. Ein Gespräch an der Alster. Was machen Sie denn da? Hey, guten Tag, Herr Wachmeister. Was ich mache? Ich angle. Haben Sie einen Angelschein für die Alster? Nein. Dann kriegen Sie einen Strafzettel über 50 Mark. Wieso? Es beißt doch keiner an. Das ist mir wurscht. Wer hier angelt, macht sich strafbar und muss 50 Mark bezahlen. Wenn ich das bezahlen muss, dann bringe ich mich um und ich springe in die Alster. Das kostet nochmal 50 Mark. Baden ist auch verboten. So, mal aufschreiben. Wie ist denn Ihr Name? Karel. Karel? Rudi Karel? Ja. Dann springen Sie. In einem Restaurant. Guten Tag. Guten Tag, mein Herr. Was darf es denn sein? Einmal Bratwurst, bitte. Wollen Sie nicht lieber Bockwurst nehmen? Nein, danke. Bratwurst. Ich kann Ihnen aber unsere Bockwurst sehr empfehlen. Nein, nein, danke. Haben Sie keine Bratwurst? Doch, doch. Aber wir haben noch mehr Bockwurst. Ja, krieg nur eine Bratwurst, ja oder nein? Selbstverständlich. Der Kunde ist König. Aber dann würde ich lieber russische Eier nehmen. Oder Thunfischsalat oder eine Hühnerbrühe mit Einlage und Fleisch und Reis und Spargel. Kostet ganze 2 Mark, inklusive Mehrwertsteuer und Bedienung. Eine Bratwurst oder es gibt Mord. Na gut, gut. Jeder soll essen, was er wünscht. Aber für das gleiche Geld kriegen Sie 2 Spiegeleier mit Bratkartoffeln. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Eine Bratwurst oder ich gehe? Gehen Sie nicht, bevor Sie unsere geschmorte Rehkeule gegessen haben. Mit hausgemachten Spätzle, mit Preiselbeeren, ganz fantastisch. Eine Bratwurst oder ich rufe die Wirtin? Wählen Sie lieber eine Seezunge. Preis nach Größe. Frau Wirtin, bitte kommen Sie. Ja. Guten Tag. Sie wünschen... Frau Wirtin, ich versuche schon seit 10 Minuten bei Ihrem Kellner eine Bratwurst zu bestellen. Aber ich versuche mir alles andere als Bratwurst anzudrehen. Bockwurst, Salat, Fisch, Rehkeule und so weiter. Herr Ober, stimmt das? Ja, das stimmt. Und warum machen Sie das? Tja, wissen Sie, wer dieser Gast ist? Mein Friseur. Und jedes Mal, wenn er mir die Haare geschnitten hat, fängt er an, mir alles Mögliche anzudrehen. Möchten Sie Haarwasser? Möchten Sie Eau de Cologne? Möchten Sie Haarfestiger? Möchten Sie Spray? Möchten Sie die... Thank you. Wenn ich so zwischendurch was erzähle, ich werde immer wieder gefragt, sagen Sie mir, Eckner, wo kriegen Sie eigentlich die Witze her? Die Witze liegen auf der Straße, jede Zeit hat ihre bestimmten Witze. Es gab mal eine Zeit, da durfte man keine Witze erzählen, waren solche unterwegs, die waren herrlich, glauben Sie? Dann gab es eine Zeit, da waren die Idiotenwitze aktuell. Die Idiotenwitze, die kennen Sie doch. Mal die Doofen, ich erzähle Ihnen mal einen, damit Sie ungefähr wissen, wie es geht. Passen Sie mal auf, also zwei Doofe sind getürmt aus einer Irrenanstalt, sind schon zwei Tage unterwegs, mitten auf dem Bahndamm. Auf einmal sagt der eine zum anderen, so, ich habe so einen Hunger. Sagt der andere, dann ist doch was. Was denn? Hier die Schiene. Nee, die ist mir zu hart. Macht nichts, gehst du zurück, da ist eine Weiche. Das sind Idioten. Das sind die Idioten. Sie sind Die Surrealistischen, die waren dann später dran. Surrealismus, Expressionismus, Impressionismus, was das ist, das wissen Sie ja. Sie kennen alle die surrealistischen Bilder, wo man nie weiß, ob sie richtig rumhängen. So sind die Witze auch. Also zwei Flöhe kommen aus einem Kino. Sagt der eine zum anderen, wollen wir laufen oder sollen wir uns einen Hund nehmen? Ja, das ist surreal. Expressionismus. Impressionismus ist wieder was anderes. Impressionismus ist ungefähr folgendes. Eine Frau liegt im Bett, hat einen Albtraum. Geht die Tür auf, kommt ein Mann rein, 4 Meter groß, 2 Meter breit, grüne Haare, rote Augen, ganz lange blaue Fingernägel, geht auf das Bett zu und macht, huh! Sie fährt hoch, sagt, ah, was wollen Sie? Sagt, das weiß ich, denn ich, Sie träumen doch von mir. Surrealismus. Surrealismus ist noch härter oder noch doofer, wie man es nimmt. Also Surrealismus ist ungefähr ein Kater und eine Katze treffen sich auf der Straße. Der Kater begrüßt die Katze, miau, sie macht mu. Sagt er, was ist denn mit dir los? Sagt sie, hier, Fremdsprache musste können. Surrealismus. Ach, hören Sie, heute sind ja Witze unterwegs. Heute ist das irre. Die Kinder aus der Schule bringen Witze mit nach Hause. Meine Tochter, ich habe eine Tochter. Die ist älter, die geht zur Schule. Meine Tochter kommt nach Hause jetzt mit einem blauen Brief. Kennen Sie das? Sollte ich unterschreiben, hat die Lehrerin geschrieben, ihre Tochter schwatzt zu viel. Habe ich drunter geschrieben, müssen Sie erstmal die Mutter hören. Nein, also mal... Die kommt doch nach Hause und erzählt mir Witze. Sagt sie, Papa, kennst du den? Ich weiß, vielleicht kennen sie noch. Kennst du den? Zwei Mohrrüben fliegen in der Luft rum. Sagt die eine Mohrrübe zur anderen, Vorsicht, da kommt ein Hub, schrapp, schrapp, schrapp, schrapp. Oder zwei Schwalben fliegen die Straße lang. Sagt die eine Schwalbe zur anderen, Achtung, da kommt eine Latenge. Das ist auch Blödsinn. Gut, oder zwei Frösche hüpfen über die Straße. Sagt der eine Frosch zum anderen, Achtung, da kommt ein Lastquatsch. Nein, das ist Blödsinn. Gefallen mir nicht so. Wissen Sie, also einer gefällt mir viel besser. Zwei Bergsteiger gehen über einen Gletscher. Der eine fällt in eine Gletscherspalte. Der andere beugt sich rüber. Hast du dir wehgetan? Nein! Warum nicht? Bin doch nicht unten! Da! Ne? So. Ja. Tausend Dank. Es ist eigentlich schade, dass wir heute Abend keinen Bal haben, kein Tanzen nachher. Das wäre schön. Nicht, dass ich selbst so gerne tanze, aber ich zou gerne zu, wenn Leute tanzen. Das finde ich wunderbar. Ah, das finde ich schon gerade, weil das Tanzen sich so geändert hat. Das, ich fand es früher etwas schöner, so Tango, so herrlich eng zusammen, wie die Tango getanzt haben. Heutzutage nicht, da tanzen die Leute wieder weit auseinander. Beat. Beat tanzen is weit auseinander. Die Frau in einem Tanzlokaal, die Mann in einem anderen. Das ist sich so geändert. Aber auch ein Mädchen auffordern zum Tanzen hat sich so geändert. Ein Mädchen durfte früher nie alleine tanzen gehen. Die Mutter war immer dabei. Gibt es heutzutage noch Mutter und Tochter, die zusammen ausgehen? Gibt es hier noch Mutter und Tochter? Mutter und Tochter? Ja? Wer ist die Mutter? Sie? Ja? Aber früher, en dan ging zo'n jonge man, ging eerst zo'n Mutter rüber, zo voor 50 jaar, zo'n Mutter rüber, en dan verneigde er zich ganz correct. Gnädige Frau, gestatten Sie bitte, dass ich mit Ihrer Tochter tanze? So ging das, aber wie geht es heutzutage? So ein Junge latscht gleich zur Tochter rüber, Kaugummi im Mund. Tanzen Sie? Nein? Halten Sie mal mein Kaugummi, kann ich mit Ihrer Mutter tanzen. Darf ich diesen Tanz, Madame? Ich bin ganz in France, Madame. Mit Ihnen in den Armen ist's, als ob ich schweb. Darf ich diesen Tanz, Madame? Ich nehm Sie mit nach Amsterdam. Ich möcht mit Ihnen tanzen, solang ich leb. Das sieht nicht gut aus, wenn ich so alleine stehe und tanze. Das sieht nicht aus. Ich kann mal eben gucken, ob ich mit jemand tanzen kann hier aus dem Publikum. Ein Applaus, das finde ich schön. Das gehört Mut dazu, das sieht auch schon mal. So sitzen Sie im Publikum und so stehen Sie hier oben drauf. Und darf ich mal fragen, wie heißen Sie? Heike Diene. Ja. Und sind Sie doch hier, wollen wir einen ganz kleinen Quiz machen? Ja, gern. Ja? Ich mach's nicht schwer. Also, mach's nicht schwer. Mitten im Wald sitzt ein Kaninchen und das Kaninchen weint. Jetzt kommt ein Hase, ein männliches Kaninchen. Und sagt, Kaninchen, warum weinst du so? Das Kaninchen, ich kann nicht nach Hause kommen, ich weiß den richtigen Weg nicht mehr. Also der Hase, wenn ich dir einen Kuss geben darf, würde ich es dir erzählen. Gut sagt das Kaninchen, Hase gibt Kaninchen einen Kuss, aber Hase rennt weg. Kaninchen wieder weinen, kommt wieder ein Hase und sagt, Kaninchen, warum weinst du so? Das Kaninchen, ich kann nicht nach Hause kommen, ich weiß den richtigen Weg nicht mehr. Also der Hase, wenn ich dir einen Kuss geben darf, würde ich es dir erzählen. Gut sagt das Kaninchen, Hase gibt Kaninchen einen Kuss, aber Hase rennt auch weg, Kaninchen wieder weinen. Wie ist das Kaninchen nun nach Hause gekommen? Hinterhergelaufen. Nein. Wenn ich Ihnen einen Kuss geben darf, werde ich es erzählen. Darf ich diesen Tanz, Madame? Ich bin ganz in Trance, Madame. Mit Ihnen in den Armen ist's, als ob ich schweb. Darf ich diesen Tanz, Madame? Ich nehm Sie mit nach Amsterdam. Ich möcht mit Ihnen tanzen, solang ich leb. Hebben ze vielleicht lieber einen anderen Holländer gesehen hier? Heintje zum Beispiel. Mögen Sie Heintje? Ja. Het is lebensgefährlich es heutzutage zu sagen, aber ich mag Heintje nicht. Heintje ist der größte Konkurrent, den wir je gehabt haben. Aber es gibt eigentlich nur noch Holländer im Fernsehen. Es gibt Heintje, es gibt Karel, es gibt Lou van Burg, Bruce Lowe, Lisbeth List, Johnny Unrijk. Es gibt eigentlich nur noch Holländer. Früher gab es Tulpen aus Amsterdam hier in Deutschland, aber heutzutage. Machen Sie einmal das Fernsehen an, Tulpen aus Amsterdam. Ganz egal, ob man sie verstehen kann, Tulpen aus Amsterdam. Ob im ersten, zweiten und dritten Programm, Tulpen aus Amsterdam. Außer Käse und so weiter kommen wir als Gastarbeiter. Was der Schock nicht singen kann, singen Tulpen aus Amsterdam. Singen Tulpen aus Amsterdam. So, meine Damen und Herren, ich habe bis zum Loch gesungen auf der Langspielplatte. Und wir müssen leider Schluss machen. Okay, meine Damen und Herren, wir möchten uns verabschieden von Ihnen. Vielen Dank. und auf Wiedersehen. Dankeschön. Thank you.